Anarchismus in China, vierter und vorläufig letzter Teil. 你们好. Die Kommunisten Mao Zedongs gründeten 1949 die Volksrepublik China. Die Kuomintang hatte in den letzten Jahren immer mehr an Einfluss verloren und floh nun auf die Insel Taiwan und errichtete dort eine Gegenregierung und viele Spielzeugfabriken. Die neuen Herrscher in China verfolgten die Anarchistinnen und Anarchisten nun unerbittlich, wobei sich die Macht der KP eher aus den Gewehrläufen der Soldaten und dem Rückhalt in der Bauernschaft ergab. Zu diesem Zeitpunkt war die Arbeiterschaft noch sehr von den Ideen des Anarcho-Syndikalismus durchdrungen. Die sogenannte chinesische Revolution war schlichtweg eine Machtergreifung durch die kommunistische Partei mit Hilfe einer Armee. Es gab nie so etwas wie die Arbeiterräte, mit denen sich die Bolschewisten lange schmückten. Als Arbeiter 1949 Betriebsräte bildeten, wurden diese sehr schnell verboten und durch von der Partei gesteuerte Ausschüsse ersetzt. Mit den dementsprechenden Kadern. Ban Jins Leben nahm nun dramatische Wendungen an. Zum einen wurde er weiterhin permanenten Angriffen ausgesetzt, begrüßte er aber zum anderen die in der 100-Blumen-Bewegung entstandene kulturelle Freiheit. Er trat nun doch dem Verband chinesischer Schriftsteller bei, um bald wieder ins Visier der KP zu geraten. Wie 300.000 andere auch, die die Freiheit der 100 Blumen wohl etwas zu wörtlich genommen hatten. Seine Romane wurden zensiert und alle Erwähnungen zum Thema Anarchie herausgeschnitten. Nun bestand seine Aufgabe darin, seine Bücher mit parteifreundlichen Inhalten zu versehen. Dies geschah in der Form, dass seine Werke neu herausgegeben wurden. Allerdings verschwanden nun alle Anarchisten daraus, sowie die Bilder von Bakunin und Kropotkin. Heldinnen und Helden unter Maos Gnaden tauchten nun in den Novellen auf. Auch musste er das Ende seiner Bücher umschreiben. Die KP wollte ihn auf den Weg der Demut, wie sie es nannte, nun in den Lobgesang der Regierung führen. Ban Jin unterzog sich diesen Chancen des Überlebens bis hin zu öffentlichen Selbstbezichtigungen. Während des Säuberungsprozesses in der sogenannten Kulturrevolution, wo es in 10 Jahren 7 Millionen Tote gab, also all jene, die Mao mehr oder weniger kritisiert hatten, erlitt Ban Jin nur den letzten Grad seiner Erniedrigung. Auf Gleichscheiben knien sollte er als Klassenfeind seine Meinungen nun endgültig widerrufen. Seine Werke wurden verbrannt, er selbst mit seiner Frau ins Arbeitslager gesteckt. Die Yachtenanarchisten, viele von ihnen im Untergrund von Hongkong oder Macau, kritisierten bitter, wie auch die internationalen Bewegungen, am Beispiel von Bajin, das Verhalten der kapitulierten Genossen. Es erscheint in der Tat sehr schwer, die Bewunderung zu verstehen, die die chinesischen Anarchisten weiterhin Bajin entgegenbrachten. Ihr Zorn richtete sich nur gegen die Regierung, die solch eine Schmach und Erniedrigung über Menschen wie Bajin gebracht hatte. An dieser Stelle scheint es notwendig, Bajin selber zu Wort kommen zu lassen. 1977, als er aus dem Arbeitslager entlassen wurde, ein Jahr zuvor war Mao Zedong gestorben, äußerte er sich in einem fünfbändigen Werk mit dem Titel Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich allmählich dem Ende nähere. Ich möchte den Lesern die Wahrheit sagen. Die Gedanken sind ein freiwillig verfasstes Bekenntnis, womit meine ganzen Selbstbezichtigungen aus der Herrschaftszeit der Mao Zedong-Ära nun endgültig zur Hölle fahren sollen. Möge jeder und jeder die eigenen täglichen Entscheidungen unter einer Diktatur daran messen. Das offene Leben der libertären Bewegung in China hatte aufgehört, ein Faktor in der Politik zu sein. Wenn auch der Einfluss aus dem Untergrund blieb, besonders ausgeprägt in einer illegalen Arbeiterinnenbewegung, die bis in die heutige Zeit reicht. Bekannt wurde die Autonome Arbeiterföderation, eine von mehreren Gruppen, die den Aufstand auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 organisiert hatten. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Am 4. Juni wurden mehrere tausend um den Platz und in der Stadt ermordet, danach viele verhaftet und noch Wochen danach öffentlich hingerichtet. Diesmal ausnahmslos Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Gegenwart wird geprägt von einer ausgesprochen anarchistischen Bewegung in den alten Industriegebieten mit vielen Streiks und Sabotageaktionen. aber auch mit Attentaten auf Chefs der Fabriken und Funktionären der kommunistischen Partei. Leider gibt es durch die bekannte Nachrichtenpolitik der chinesischen Regierung keine Einzelheiten. Zeigen aber, dass der Kampf nie aufgehört hat und gerade unter den gegenwärtigen Bedingungen weiter unsere Aufmerksamkeit und Solidarität braucht. Das war Anarchismus in China von Radio Schiflado. In der nächsten Sendung geht es um die japanische Anarcha-Feministin Ito Nue. Bis dann, ciao. Oh,